Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong-un, befahl die Durchführung des Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete des Typs Fasong 14. Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee der DVJK, Kim Jong-un, gab am 3. Juli zu C-106-2017 mit eigenhändigen Schriften den Befehl über die Durchführung des Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete des Typs Fasong 14. In Bezug auf den erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete des Typs Fasong 14, der unter der Leitung von Genossen Kim Jong-un durchgeführt wurde, wird die Mitteilung der Akademie für Landesverteidigung der DVJK veröffentlicht.